Konversation. Beantworten Sie die folgenden Fragen bzw. Zusatzfragen zum Thema Freundschaft, Bekanntschaft. 1. Welche Rolle spielt Zweckfreundschaft in Ihrem Leben? Der Mensch ist ein soziales Wesen, das dafür bestimmt ist, zwischenmenschliche Kontakte zu pflegen. Freundschaft bedeutet demzufolge sehr viel für mich. Man sagt, den Freund erkennt man in der Not. Ich bin stolz darauf, dass ich so eine beste Freundin haben kann. Wir kennen uns von klein auf. Wir waren Sandkastenfreundinnen, gingen in dieselbe Grundschule und jetzt in dieselbe Klasse des Gymnasiums. Wenn ich bedenke, ich kenne sie schon 15 Jahre, das ist fast mein ganzes Leben. Zweckfreunde sind keine wahren Freunde. Es sind Menschen, die man beliebig ausnutzen kann, weil sie auf deine Freundschaft hoffen. Sie reparieren gratis dein Handy oder sind deine kostenlose Mitfahrgelegenheit nach Hause. 2. Was ist der Unterschied zwischen Freundschaft und Bekanntschaft? Bekanntschaft ist eine oberflächliche Beziehung zwischen Menschen, doch daraus kann sich Freundschaft entwickeln. Es ist schwer zu sagen, wann eine Bekanntschaft in Freundschaft übergeht. Man erfährt immer mehr über den anderen und fängt an, ihm zu vertrauen. Ihre Beziehung wird intensiver. Vertraut man einer Person seine Geheimnisse an oder bittet man sie in einer wichtigen Frage um Rat, dann sind die beiden schon eher Freunde als Bekannte. Wenn Schulfreunde auseinandergehen, weil sie in anderen Städten studieren, können sie sich leicht aus den Augen verlieren. Neue Bekanntschaften werden geschlossen, die alten rücken langsam in den Hintergrund. Das kann einer Freundschaft schaden, sie sogar kaputt machen. 3. Haben Sie Freunde im Ausland? Wie halten Sie Kontakt mit ihnen? Bis jetzt nur eine Freundin aus der Schweiz, die noch in der 9. Klasse als Austauschschülerin bei uns untergebracht war. Wir haben uns schnell angefreundet, sie besucht mich seitdem jeden Sommer. Wenn ich das Abitur hinter mich gebracht habe, plane ich, sie in Schaffhausen zu besuchen. Die Kontakthaltung läuft reibungslos. Wir skypen oder schicken uns lustige Videos auf Viber. Angerufen habe ich sie bis jetzt nur einmal, aber das mache ich nie wieder. Ihr Deutsch klingt anders als das, was wir in der Schule lernen, und nach all diesen Jahren habe ich immer noch Angst, dass ich sie nicht verstehen werde, wenn sie auf Dialekt umschaltet. 4. Wie haben sich die Menschen kennengelernt, bevor es Internet gab? Sie haben sich wahrscheinlich in der Schule, in der Disco oder beim Sport kennengelernt. Durch Freunde konnte man ebenfalls neue Kontakte knüpfen. Das ist auch heute noch so. Meine Eltern haben dasselbe Fach studiert und in allen Seminaren zusammengesessen. So wurde aus ihrer Bekanntschaft eine gute Freundschaft und später Liebe. Heute läuft das anders. Die heutige Jugend konzentriert sich vor allem auf Kontakte in den sozialen Medien. Bei Facebook ist es am einfachsten. Über Personen, die du vielleicht kennst, bekommt man von Facebook eine Auflistung präsentiert, die mögliche Freunde und Bekannte enthält. So bekommt man praktisch potenzielle neue Freunde auf den Tisch serviert. 5. Was halten Sie davon, wenn eine Frau einen Mann als besten Freund hat? Als Frau einen Mann als besten Freund zu haben, ist zwar nicht das klassische Beispiel für eine Freundschaft, aber nicht unmöglich. Vielleicht tut es einer andersgeschlechtlichen Freundschaft gut, dass Mann und Frau die Dinge so unterschiedlich sehen und bewerten. Neid, Eifersucht oder Konkurrenz spielen hier sicherlich keine Rolle. Eine Mann-Frau-Freundschaft wird aber nicht von langer Dauer sein. Sie kann zum Beispiel in Liebe übergehen, wenn die Partner erst erkannt haben, dass sie ineinander verliebt sind. Falls Liebe in Freundschaft übergeht, das ist viel trauriger. In diesem Fall kann die Liebe nicht sehr groß gewesen sein.